Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Sino Sun. Baby, 'cause I have learned my lessons lately. But when you leave, I'm falling deeper. And my love's getting weaker. And you got me doubting myself. But I know there's nobody else. And you got me wishing again. Is it too late to be left wondering? You are my oxygen. I can't stop breathing you in. I'm breathing you in. Take to be the last one. Bring back to life. Bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sino San. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sino Sun.

Für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sino Sun. Thank you.